Worum bitten wir Gott für unsere Seele? Für unsere Seele bitten wir Gott um den Unterhalt des geistlichen Lebens. Das heißt, wir bitten den Herrn, dass er uns seine Gnade schenke, die wir beständig nötig haben. Gott gibt uns immer seine Gnade, zumindest durch seine allgemeine Mithilfe, indem er uns eben in der Existenz erhält, aber das nennt man nicht Gnade. Das ist eine natürliche, göttliche Hilfe. Aber ohne Gnade Gottes können wir nichts tun, vor allem nichts für den Himmel Verdienstliches. In diesem Sinne haben wir die Gnade Gottes absolut nötig. Viele Gnaden aber erhalten wir nur, indem wir eben beten und darum bitten.